Abschnitt 21. Von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 26. Kapitel. Als Glaukus wieder in seinem Hause ankam, fand er Nydia unter dem Säulengang seines Gartens sitzen. Sie hatte geglaubt, er werde vielleicht früh zurückkehren und beschloss in ihrer Unruhe, die erste Gelegenheit, welche sich darbieten möchte, zu ergreifen, um des Liebestrankes Wirkung zu versuchen, während sie auch wieder fast diesen Augenblick fürchtete, denn in ihrem Wesen mischten sich seltsam Kühnheit und Schüchternheit. In solch fieberhafter Erregung wartete Nydia auf Glaukus, ihre Wangen glühten und ihr Herz klopfte. Als er endlich in den Säulengang trat, war die Sonne eben untergegangen und der Himmel noch ganz rosig gefärbt. »Ach, mein Kind, wartest du auf mich?« fragte Glaukus. »Nein, ich habe die Blumen gepflegt und verweilte nur noch etwas, um mich auszuruhen.« »Es war heute warm«, sagte Glaukus, indem er sich auf einen Sitz niederließ. »Sehr warm.« »Willst du wohl Davos rufen? Der Wein hat mich erhitzt und ich schmachte nach einem kühlenden Getränk.« Hier bot sich also plötzlich und unerwartet der Nydia die ersehnte Gelegenheit dar, und er selbst gewährte sie aus freier Wahl. »Ich will dir«, sagte sie mit zitternder Stimme, »das Getränk aus Honig und Wein in Schnee abgekühlt, welches Jone so liebt, bereiten.« »Danke, Nydia«, sagte der arglose Glaukus, »wenn Jone es liebt, so ist es auch mir angenehm, und wenn es Gift wäre.« Nydia runzelte die Stirn, darauf lächelte sie wieder. Sie entfernte sich und kehrte bald mit einem gefüllten Becher zurück. Während Glaukus ihn aus ihrer Hand nahm, war Nydia eine Beute der wildesten Erregung. Alle ihre Hoffnungen sollten ja jetzt zur Reife kommen, und ihr leichtgläubiges Gemüt erlebte schon im Voraus den Ausbruch der Liebe in dem Herzen des Geliebten. Sie setzte sich an die Wand, und ihr vorher so glühendes Gesicht war jetzt weiß wie Schnee, und sie erwartete die nächste Wirkung ihrer Tat mit niedergeschlagenen Augen, geöffneten Lippen und krampfhaft ineinander geschlungenen Händen. Glaukus hatte den Becher an die Lippen gesetzt. Er hatte bereits den vierten Teil seines Inhalts geleert, als er, indem er auf das Antlitz der Nydia blickte, durch dessen plötzliche Veränderung, durch dessen seltsamen und schrecklichen Ausdruck so befremdet wurde, dass er schnell absetzte und den Becher noch an den Lippen haltend sagte, »Wie, Nydia? Nydia, bist du krank? Dein Gesicht verrät es. Was fehlt meinem armen Kinde?« Er setzte den Becher nieder und stand auf, um sich ihr zu nähern, als er plötzlich durch einen fieberhaften Frost, dem ein wilder Schwindel im Gehirn folgte, sich erfasst fühlte. Der Fußboden schien unter ihm zu weichen, es kam ihm vor, als schwebe er in der Luft. Eine überirdische Fröhlichkeit bemächtigte sich seines Geistes. Er fühlte sich zu leicht für die Erde, er sehnte sich nach Flügeln, ja, er glaubte, sie schon zu besitzen. Unwillkürlich brach er in lautes, jubelndes Gelächter aus. Er klatschte in die Hände, sprang in die Höhe, gebärdete sich wie ein Rasender. So schnell dieser Anfall gekommen war, ebenso schnell ging er auch teilweise wieder vorüber. Er fühlte jetzt das Blut wild und ungestüm in den Adern brausen. Es schien hervordrängen zu wollen wie ein Strom, der seine Dämme durchrissen hat und dem Ozean zueilt. In den Ohren ertönte ihm ein gewaltiges Getöse, die Adern in den Schläfen schwollen an, als könnten sie nicht länger die wachsende Flut bergen. Darauf sank eine Art von Finsternis auf seine Augen. Doch durch den dunklen Schatten erglänzten die Wände, und die darauf gemalten Gestalten schienen zu leben und sich zu bewegen. Am seltsamsten war es, dass er sich keineswegs unwohl fühlte. Er sank oder wankte nicht unter der schrecklichen Raserei, die ihn zu beherrschen begann. Er fühlte sein Wesen eine frischere Jugend durchglühen und sich selbst wie zu einem glänzenderen Dasein erhoben. Nydia hatte auf seine erste Frage nicht geantwortet. Es war ihr unmöglich. Sein wildes und schreckliches Gelächter hatte sie zuerst stutzig gemacht. Zwar konnte sie seine seltsamen Gebärden nicht sehen, sie konnte nicht bemerken, mit welchen unsicheren Schritten er hin und her wankte, aber sie hörte die abgebrochenen, wirren, sinnlosen Worte, die er jetzt aussprach. Sie geriet in eine plötzliche Angst, eilte zu ihm hin und kniete vor ihm nieder. Weinend umfasste sie seine Knie. »Sprich mit mir! Du bist mir doch nicht böse!« »Bei der Venus, es ist ein schönes Land, dieses Zypern. Ho, wie sie uns mit Wein statt mit Blut füllen. Jetzt öffnen sie die Adern jenes Faunes, um zu zeigen, wie es sprudelt und schäumt. Komm her, munterer alter Gott. Du reitest auf einem alten Ziegenbock. Eh, was für langes seidenes Haar er hat. Er ist mehr wert als alle parthischen Rosse, aber ein Wort mit dir, dieser Wein ist zu stark für uns Sterbliche. Oh, wie schön, die Zweige sind in Ruhe. Die grünen Wellen des Waldes haben den Zephyr gefangen und ihn ertränkt. Nicht ein Lüftchen bewegt die Blätter und ich sehe die Träume mit zusammengelegten Flügeln auf der stillen Eiche schlafen. Und weiterhin sehe ich einen blauen Strahl in der Luft schimmern, einen sich erhebenden Springbrunnen. Ach, du wirst die Strahlen meiner griechischen Sonne nicht verdunkeln. Und welche Gestalt schwebt dort im Dickicht? Sie hat einen Kranz von Eichenzweigen auf dem Haupt. In der Hand trägt sie ein Gefäß, aus dem sie Muscheln umherstreut. Oh, seht jenes Antlitz. Erblickte man es wohl jemals so schön? Sieh, wir sind allein, bloß sie und ich in dem weiten Walde. Sie bewegt sich langsam und schwermütig. Ha, fliehe, es ist eine Nymphe. Wer sie sieht, wird rasend. Wehe mir, sie erblickt mich. O Glaukus, Glaukus, kennst du mich nicht? Beruhige dich, deine Worte töten mich. Ein neuer Wechsel schien jetzt in dem verwirrten Gemüt des unglücklichen Athenas einzutreten. Er legte seine Hand auf Lydias seidenes Haar, er streichelte ihre Locken, er schaute ihr ins Antlitz, und als ob in der zerrissenen Kette seiner Gedanken noch einige Glieder ungetrennt seien, schienen ihre Züge ihn an Ione zu erinnern. Jetzt wurde seine Aufregung nur noch gewaltiger. Und er brach in die Worte aus, »Ich schwöre es bei der Venus, bei der Diane und bei der Juno, dass, wenn ich auch jetzt die Welt auf der Schulter trage, wie mein Landsmann Herkules, elendes Rom, alles, was wahrhaft groß war, kam stets aus Griechenland, selbst deine Götter verdankst du uns. Wie mein Landsmann Herkules vor mir, sage ich, würde ich für ein Lächeln von der Juno die Erde in das Chaos fallen lassen.« »Ach, schöne Angebetete«, fügte er mit einer unaussprechlich zärtlichen und klagenden Stimme hinzu, »du liebst mich nicht, du bist unfreundlich gegen mich. Der Ägypter hat mich bei dir verleumdet. Du weißt nicht, wie viele Stunden ich vor deinem Hause zugebracht habe, du weißt nicht, wie ich gewacht habe unter dem Sternenhimmel, hoffend, du, meine Sonne, würdest endlich aufgehen.« »Und du liebst mich nicht, du verlassest mich. Oh, verlasse mich jetzt nicht. Ich fühle, dass ich nicht mehr lange leben werde. Lass mich wenigstens bis zu meinem letzten Blick dich betrachten. Du sollst mich nicht verlassen, denn deine Väter waren Brüder der meinigen. Man behauptet, dieses Land sei lieblich und dieses Klima milde. Aber ich will dich mit mir nehmen. Oh, schwarze Gestalt, weshalb erhebst du dich wie eine Wolke zwischen ihr und mir?« Auf deiner Stirn thront schrecklich der Tod, auf deiner Lippe ruht das Lächeln, welches vernichtet. Dein Name ist Orcus, auf der Erde nennen dich die Menschen Arbakes. Sieh, ich kenne dich. Fliehe, dunkler Schatten, deine Zauber sind zwecklos. Glaukus, Glaukus, flüsterte Lydia, indem sie unter der Bürde ihrer Angst, Reue und Verzweiflung bewusstlos zu Boden sank. Wer ruft mich? Schrie er mit lauter Stimme. Bist du es, Ione? »Ach, sie haben sie fortgetragen. Aber ich will sie retten. Wo ist mein Stylus? Ha, ich habe ihn. Ich komme, Ione, zu deiner Rettung. Ich komme! Ich komme!« Mit diesen Worten setzte der Athener mit einem Sprunge durch den Portikus, lief durch das Haus und rannte mit schnellen, aber schwankenden Schritten und hörbar mit sich selbst sprechend durch die erleuchteten Straßen der Stadt. Der schreckliche Trank brannte wie Feuer in seinen Adern, denn die Wirkung wurde vielleicht durch den Wein noch verstärkt, den er vorher getrunken hatte. Die Bürger, welche an die Exzesse nächtlicher Ausschweifungen gewöhnt waren, machten ihm lächelnd Platz, da sie ihn für betrunken hielten. Aber wenn jemand schärfer in sein Antlitz schaute, dann ergriff ihn Furcht und Entsetzen und das Lächeln starb auf seinen Lippen. Glaukus kam durch die belebtesten Straßen, da er jedoch mechanisch den Weg nach dem Hause der Ione einschlug, gelangte er bald in einen einsameren Teil der Stadt und trat jetzt in den Hain der Sibylle, in welchem Apessides seine Zusammenkunft mit Olynthus verabredet hatte. 27. Kapitel. Abakes wurde von Ungeduld verzehrt, zu erfahren, ob der schändliche Trank seinem verhaßten Nebenbuhler schon beigebracht sei und welche Wirkung er gehabt habe. Um seine Neugierde zu befriedigen, beschloss er, nach Julias Haus zu gehen. Mit dem Stylus, der nicht als Schreibgriffel, sondern auch als scharfe Waffe diente, umgürtet, verließ er seine Wohnung und stützte sich, da er noch etwas schwach war, auf einen langen Stab. Hell stand der Mond am Himmel, als er durch den geheiligten Hain der Sibylle kam. Die stattlichen Bäume warfen ihre langen Schatten über den Boden, während durch die Öffnungen in den Zweigen die Sterne blickten. Die blendend weiße Farbe des Heiligtums mitten in dem Hain bildete zu dem dunklen Laub einen Gegensatz und erinnerte in seiner Feierlichkeit an den Zweck, dem das Wäldchen geweiht war. Kurz vor Abakes hatte Kalenus mit schnellen, aber vorsichtigen Schritten die Schatten der Bäume erreicht, die die Kapelle umgaben und sich, indem er sanft die Zweige zurückbog, in dem Dickicht verborgen. Es war wieder scheinbar alles einsam, nur in der Ferne hörte man undeutlich die Stimmen einiger lärmender Wüstlinge oder die Musik, mit der einzelne Gesellschaften während der Sommernächte sich in den Straßen unterhielten und in der kühlen Luft und dem herrlichen Mondschein sich einen milderen Tag bereiteten. Der Hain lag auf einer Höhe, von der man durch die Zwischenräume der Bäume in einiger Entfernung das weite Meer übersah, sowie an seinem Ufer die weißen Villen von Stabiae und die fernen Hügel, welche sich dem reinen Himmel anschlossen. Jetzt trat Abakes auf seinem Wege nach dem Hause des Diomedes in das Wäldchen, und hier begegnete ihm Apessides, der zu der verabredeten Zusammenkunft mit Olynthus von einer anderen Richtung her eben eintreten wollte. Apessides, sagte Abakes, der den Priester auf den ersten Blick erkannte. Als wir uns zuletzt sahen, warst du mein Feind. Ich habe seitdem gewünscht, dir wieder zu begegnen, denn ich hoffe, dass du wieder mein Freund und mein Zögling werdest. Apessides blieb, als er die Stimme des Ägypters vernahm, plötzlich stehen und blickte auf ihn mit dem Ausdruck der Verachtung und der Rache. Elender und Betrüger, sagte er endlich. Noch einmal bist du dem Tode entgangen, glaube aber nicht, dass es dir gelingen werde, mich wieder in deine Netze zu verstricken. Gegen dich bin ich gewaffnet. Schweig, antwortete Abakes mit mühsam beherrschter Stimme. Doch verrieten seine zitternden Lippen und die finster drohende Stirn die Wunde, die die Worte des Glaukus seinem Stolz geschlagen hatte. Still, sprich leiser, man könnte dich hören, und wenn andere Ohren als meine. Willst du drohen? Wenn nun auch die ganze Stadt mich hörte? Die Geister meiner Vorfahren würden nicht dulden, dass ich dir es vergebe, aber bleibe und höre mich. Du bist wütend, weil ich Gewalt gegen deine Schwester brauchen wollte. Nein, ruhig, nur einen Augenblick schenke mir Gehör. Du hast recht, ich ließ mich von der Raserei der Leidenschaft und der Eifersucht übereilen. Ich habe es aber bitter bereut. Vergib mir, ich, der ich noch keinen Menschen um Verzeihung bat, flehe dich jetzt an, mir zu vergeben. Ich will meinen Fehler wieder gut machen. Ich bitte um die Hand deiner Schwester. Erschrick nicht. Bedenke, was ist die Verbindung mit jenem unwürdigen Griechen im Vergleich zu der mit mir? Unermesslicher Reichtum, eine Abstammung, welche in ihrem Alter eure griechischen und römischen Namen wie von gestern erscheinen lässt. Geheimes Wissen. Doch du weißt es. Gib mir deine Schwester, und mein ganzes Leben soll für die Verirrung eines Augenblicks büßen. Wollte ich auch einwilligen, Ägypter, so ist selbst die Luft, welche du atmest, meiner Schwester ein Greuel. Aber ich habe ebenfalls meine Beleidigung zu vergeben. Ich könnte dir es verzeihen, dass du mich zu einem Werkzeuge deiner Täuschungen gebraucht hast, aber nimmer, dass du mich verführtest, ein Genosse deiner Laster zu werden. Ein meineidiger und verworfener Mann. Zittere. In dieser Stunde bereite ich die Tat vor, welche deine falschen Götter der Verachtung und dich gerechter Strafe preisgeben soll. Ich will dein üppiges und lasterhaftes Leben entschleiern, deine Gaukeleien öffentlichem Hohne preisgeben. Der Tempel des Götzenbildes Isis soll zum Gespött der Menschen, der königliche Name Abakes mit Schande gebrandmarkt werden. Zittere. Dem Zorn auf der Stirn des Ägypters folgte die Leichenfarbe des Todes. Er sah sich nach allen Seiten um, ob niemand in der Nähe sei, und heftete seine finsteren Augen mit so wütenden und drohenden Blicken auf den Priester, dass jemand, der weniger durch den Antrieb eines heiligen Eifers beseelt gewesen wäre als Apelsides, ihnen nicht fest hätte begegnen können. Dieser aber wies sie mit dem Ausdruck kühner Verachtung zurück. »Apelsides«, sagte der Ägypter mit leiser, zitternder Stimme, »nimm dich in Acht. Was beabsichtigst du? Besinne dich, ehe du antwortest. Ist es die Übereilung des Zorns, die dich antreibt, oder hast du irgendeinen festen, bestimmten Entschluss gefasst?« »Ich rede durch die Begeisterung des wahren Gottes, dessen Priester ich jetzt bin«, antwortete kühn der Christ. »Ich habe die Überzeugung, dass seine Macht deiner Heuchelei und deinem Götzendienst ein Ziel gesetzt hat. Bevor die Sonne dreimal wieder aufgegangen ist, wirst du alles wissen. Zittere, du finsterer Zauberer, zittere!« In der Brust des Ägypters erwachten jetzt alle die wilden und düsteren Leidenschaften, die er von seinem Stamme und seinem Vaterland geerbt und immer nur unvollkommen unter der Kälte seiner Philosophie und mit der Gewandtheit seiner List verborgen hatte. Ein Gedanke folgte schnell dem anderen. Er sah eine Schranke, selbst gegen seine gesetzliche Verbindung mit Ione gezogen. Zwischen ihr und ihm stand der Gehilfe des Glaukus in dem Kampf, welcher seine Absichten vereitelt hatte, und derselbe Mensch wollte seinen Namen beschimpfen, die Göttin entheiligen, der er diente, und seine eigenen Betrügereien und Laster öffentlich bekannt machen. Seine Liebe, sein Ruf, sein Leben selbst konnte in Gefahr kommen. Der Tag und die Stunde schienen zu irgendeinem Anschlag gegen ihn schon bestimmt zu sein. Er hatte eben aus dem Munde des Apelsides selbst vernommen, dass dieser den christlichen Glauben angenommen. Er erkannte die ausdauernde Hartnäckigkeit der Anhänger jener Sekte. Dieser war sein Feind. Er ergriff seinen Stylus. Der Feind war in seiner Gewalt. Sie standen jetzt vor der Kapelle. Noch einmal blickte Abakes sich hastig um, niemand war zu sehen, und diese Einsamkeit schien ihm eigens vom Schicksal herbeigeführt zu sein, um seine schwarze Tat auszuführen. »So stirb denn in deiner Wut«, schrie er, »fort mit dem Hindernis, das meinem glänzenden Geschick noch entgegentritt.« Und gerade als der Christ sich gewendet hatte, um fortzugehen, erhob Abakes seine Hand hoch über der linken Schulter des Apelsides und stieß seine scharfe Waffe zweimal in seine Brust. Dem Priester war das Herz durchbohrt. Er fiel stumm und lautlos an dem Fußgestell der heiligen Kapelle nieder. Abakes blickte noch einige Augenblicke auf ihn mit der wilden, tierischen Freude des Sieges über einen Feind, aber bald erinnerte er sich wieder der Gefahr, die ihm drohte. Er wischte seine Waffe sorgfältig in dem langen Grase ab und selbst an den Kleidern seines Opfers, zog sein Gewand um sich und stand im Begriffe fortzugehen, als er gerade vor sich einen jungen Mann kommen sah, dessen Schritte seltsam schwankten. Der Mond beschien sein Antlitz, welches weiß wie Marmor war. Der Ägypter erkannte Glaukus. Der unglückliche Grieche sang unzusammenhängende einzelne Stellen aus Hymnen und heiligen Oden, wie sie ihm gerade einfielen. »Ha«, dachte der Ägypter, indem er sogleich seinen Zustand und dessen schreckliche Ursache erriet, »der Höllentrank wirkt also, und das Schicksal hat dich hierher gesendet, damit ich zwei meiner Feinde zugleich vernichte.« Er zog sich schnell in das Gebüsch zurück und beobachtete hier, wie ein Tiger in seinem Versteck, die Bewegungen seines zweiten Opfers. Bemerkte das unruhige Feuer in den schönen Augen des Athenas und die Krämpfe, welche seine Züge und seine blauen Lippen durchzuckten. Er sah, dass der Grieche den Verstand schon ganz verloren hatte. Als Glaukus jedoch der Leiche des Apelsides sich näherte, aus der das schwarze Blut sich noch langsam über das Gras ergoss, musste, so verwirrt seine Sinne auch waren, ein so unerwartetes und schreckliches Schauspiel doch seine Aufmerksamkeit erregen. Er blieb stehen, legte die Hand an die Stirn, als wollte er sich besinnen, und sagte darauf, »Ho, Endymion, schläfst du so fest? Was hat Diana dir gesagt? Du machst mich eifersüchtig, es ist Zeit zu erwachen.« Und er trat hinzu, in der Absicht, den Körper aufzuheben. Der Ägypter, der seine eigene Schwäche vergaß und sie nicht mehr fühlte, sprang aus seinem Versteck hervor und warf den Griechen, als er sich niederbeugte, heftig zu Boden auf den Körper des Christen, dann schrie er, so laut er konnte, »Hilfe, Bürger! Hilfe! Hierher! Ein Mörder! Ein Mord vor dem Heiligtum! Helft, oder der Mörder entflieht!« Während er diese Worte rief, setzte er seinen Fuß auf die Brust des Glaukus. Es war dies aber eine überflüssige Vorsicht, denn durch die Wirkung des Trankes und die Erschütterung des Falles lag der Grieche bewegungslos und stumm, außer dass er dann und wann wilde und unverständliche Töne ausstieß. Abakes schrie immer lauter und nahm plötzlich einem Einfall folgend den Stilus des Glaukus aus dessen Gürtel. Er tauchte ihn in das Blut des Ermordeten und legte ihn neben die Leiche. Bald kamen auch, eilend und atemlos, mehrere Bürger, einige mit Fackeln, welche der Mondschein unnötig machte, deren rote, zitternde Flamme aber das dunkle Laub der Bäume nur noch mehr hervorhob. »Hebt jene Leiche auf«, sagte der Ägypter, »und bewacht den Mörder!« Sie hoben den Körper auf, und groß war ihr Entsetzen, als sie in ihm die Leiche eines Priesters der verehrten Isis, aber noch größer vielleicht ihr Erstaunen, als sie in dem Angeklagten den bewunderten Athena entdeckten. »Glaukus«, riefen sie mit einer Stimme, »es ist kaum glaublich.« »Ich möchte glauben«, flüsterte ein Mann seinem Nachbar zu, »dass der Ägypter selbst der Mörder ist.« Jetzt erschien ein Centurio, dem die Menge Platz machte. »Was? Hier ist Blut vergossen. Wer ist der Mörder?« Die Umstehenden zeigten auf Glaukus. »Der, beim Mars, scheint ja das Opfer zu sein. Wer beschuldigt ihn?« »Ich«, sagte Abakes, indem er sich stolz emporrichtete und die Juwelen, welche den Augen des Soldaten von seinem Gewand entgegenglänzten, überzeugten den würdigen Krieger sogleich von der Achtbarkeit des Zeugen. »Verzeihung«, sagte er, »dein Name?« »Abakes, er ist, denke ich, in Pompeji bekannt genug. Als ich durch den Hain gehen wollte, sah ich den Griechen und den Priester in eifrigem Gespräch begriffen. Ich wurde durch die heftigen, aber schwankenden Bewegungen und durch die laute Stimme des Ersteren aufmerksam. Er schien mir entweder betrunken oder verrückt zu sein. Plötzlich sah ich ihn seinen Stilus erheben. Ich sprang vor, aber zu spät, um die Tat zu verhüten. Er hatte zweimal seine Waffe in den Körper seines Feindes gestoßen und bückte sich über ihn, als ich in meinem Abscheu über ein solches Verbrechen den Mörder zu Boden warf. Er fiel, ohne sich zu widersetzen, welches mich noch mehr in der Meinung bestärkte, dass er nicht ganz bei Sinnen war. Denn da ich erst kürzlich von einer Krankheit hergestellt wurde, so konnte mein Stoß nur schwach sein, und Glaukus ist, wie ihr seht, jung und kräftig.« »Jetzt öffnet er die Augen«, sagte der Soldat. »Seine Lippen bewegen sich. Sprich, Gefangener, was erwiderst du auf die Anklage?« »Die Anklage? Haha, es war eine lustige Geschichte, als die alte Hexe ihre Schlange gegen mich wild machte und Hekate dazu lachte. Was konnte ich tun? Aber ich bin krank, mir wird übel, die Schlange hat mich gebissen, führt mich zu Bett und schickt nach dem Arzt. Der alte Eskulap selbst wird kommen, wenn er hört, dass ich ein Grieche bin. Oh, helft mir, helft, ich brenne! Mark und Gehirn, ich brenne!« Und mit einem lauten Schrei fiel der Athener in die Arme der ihm zunächst Stehenden. »Er ist rasend«, sagte der Offizier mitleidig, »und in seinem Krankheitsfall hat er den Priester ermordet. Hat jemand von den hier Anwesenden ihn heute gesehen?« »Ich«, sagte einer der Zuschauer, »ich sah ihn heute Morgen. Er kam bei meinem Laden vorbei und sprach mit mir. Er schien aber gesund und vernünftig zu sein.« »Und ich sah ihn vor einer halben Stunde«, sagte ein anderer, »wie er mit seltsamen Gebärden und mit sich selbst sprechend durch die Straßen wankte.« »Eine Bestätigung des Zeugnisses. Es scheint leider wahr zu sein. Auf jeden Fall muss er zum Prätor. Es ist schade, so jung und so reich, aber das Verbrechen ist schrecklich. Ein Priester der Isis in seinem geistlichen Gewande und noch dazu dicht an der ältesten unserer heiligen Kapellen zu ermorden.« Bei diesen Worten wurden die Umstehenden mehr, als es in ihrer ersten Aufregung und Neugierde der Fall gewesen, an das Abscheuliche der Tat erinnert. Sie schauderten vor heiligem Schrecken. »Es ist kein Wunder, dass die Erde gebebt hat«, sagte der eine, »da sie ein solches Ungeheuer trug.« »Fort mit ihm ins Gefängnis, fort«, riefen alle. Und einer der Zuschauer schrie laut, »das kommt gerade zur rechten Zeit für die Spiele im Amphitheater. Jetzt haben wir doch wenigstens einen Gladiator für die wilden Tiere.« Alles Mitleid, das für den Angeklagten sich etwa noch regen wollte, verschwand. Seine Jugend, seine Schönheit machten ihn nur desto geeigneter für den Kampf in der Arena. »Bringt einige Bretter und eine Sänfte, wenn sie bei der Hand ist, um den Ermordeten zu tragen«, sagte Abakes, ein Priester der Isis darf nicht wie ein abgeschlachteter Gladiator nach seinem Tempel gebracht werden. Die Umstehenden legten jetzt die Leiche des Abessides ehrerbietig mit dem Gesicht nach oben auf die Erde und einige bemühten sich, irgendeine Vorrichtung aufzufinden, um den Ermordeten unberührt durch profane Hände zu tragen. Gerade als die Menge auseinandergehen wollte, drängte sich eine kräftige Gestalt durch und Olintus, der Christ, stand dem Ägypter gerade gegenüber. Seine Blicke verweilten aber zuerst mit unaussprechlichem Schrecken und Schmerz auf jenem Antlitz, welches noch den Ausdruck eines plötzlichen, gewaltsamen Todes trug. »Ermordet«, sagte er, »hast du dieses deinem Eifer zu verdanken? Haben sie dein edles Vorhaben entdeckt und sind sie ihrer eigenen Schande durch deinen Tod zuvorgekommen?« Er wendete sein Haupt schnell und seine Blicke fielen auf die feierlichen Züge des Ägypters. Man konnte den Abscheu und den Hass in dem Gesicht des Christen lesen, den er gegen einen Mann fühlte, den er als so gefährlich und lasterhaft kannte. Er sah ihn an wie der Vogel den Basilisken, unverwandt, aber mit dem Ausdruck des Schreckens. Doch Olintus bemeisterte bald dieses unheimliche Gefühl. Er streckte seinen rechten Arm gegen Abakes aus und sprach mit tiefer und lauter Stimme, »Wer ist der Mörder dieses jungen Mannes? So wahr der Herr lebt, ich glaube, du bist es, Ägypter!« Man konnte für den Augenblick in den düsteren Zügen des Abakes Unruhe und Verlegenheit bemerken, doch diesen folgte bald wieder Trotz und Zorn, als die Zuschauer durch die Heftigkeit dieser unerwarteten Anklage aufmerksam gemacht, wieder näher und näher sich drängten. »Ich weiß«, sagte Abakes mit kühnem Stolz, »wer mein Ankläger ist, und ich errate, weshalb er mich anklagt. Männer und Bürger, wisst, dass der eifrige Nazarener oder Christ, welchen Namen sie führen mögen, vor euch steht. Ist es zu verwundern, wenn er in seiner Bosheit es wagt, einen Ägypter der Ermordung eines ägyptischen Priesters zu beschuldigen?« »Ich kenne ihn, ich kenne den Hund«, riefen mehrere Stimmen. »Es ist Olintus, der Christ, einer von diesen Atheisten, die die Götter verleugnen.« »Seid ruhig, meine Brüder, hört mich an«, sagte Olintus mit Würde. »Dieser ermordete Priester der Isis wurde vor seinem Tode Christ. Er entdeckte mir die abscheulichen Laster, die Zaubereien jenes Ägypters, die Betrügereien und Täuschungen in dem Tempel der Isis. Er beabsichtigte, sie öffentlich bekannt zu machen. Er, ein Fremder, der niemand beleidigt und keine Feinde hatte. Wer sollte Ursache gehabt haben, ihn zu fürchten, als einer von denen, die sein Zeugnis scheuen mussten? Wer musste dieses Zeugnis am meisten fürchten? Abakes, der Ägypter!« »Ihr hört ihn«, sagte Abakes, »ihr hört ihn, er lästert die Götter. Fragt ihn, ob er an die Isis glaubt?« »Kann ich an einen bösen Geist glauben?«, erwiderte Olintus kühn. Ein Ausdruck des Entsetzens verbreitete sich allgemein unter den Umstehenden, doch der Christ, der jederzeit auf Gefahren vorbereitet war und in seiner Aufregung alle Vorsicht hintansetzte, fuhr nur desto eifriger fort. »Zurück, ihr Götzendiener! Diese Leiche gehört euren gotteslästerlichen Gebräuchen nicht an. Wir, die wir an Christus glauben, müssen ihm die letzten, einem Christen gebührenden Ehren erweisen. Ich fordere diesen Staub im Namen des großen Schöpfers des Himmels und der Erden.« Der Christ sprach diese Worte in so feierlicher und gebieterischer Stimme, dass die versammelte Menge den Gefühlen des Hasses und des Abscheus, die ihre Herzen erfüllten, kaum Luft zu machen wagte. Ruhig und ernst stand er vor der Menge, mit kühnem, offenem Blick auf den verächtlich und trotzig lächelnden Ägypter schauend. Seine linke Hand zeigte auf die Leiche, die rechte hatte er zum Himmel erhoben. Jetzt trat der Centurio wieder vor und fragte, »Hast du, Olintus, oder welches dein Name sein möge, außer deinem leeren Verdacht einen Beweis deiner Anklage gegen den Abakes?« Olintus schwieg, der Ägypter lächelte höhnisch. »Forderst du die Leiche eines Priesters der Isis für die nazarenische oder christliche Sekte?« »Allerdings. So schwöre denn, bei jener Kapelle, bei der Statue der Sibylle, bei unserem ältesten Heiligtum in Pompeji, dass jener Mann zu eurem Glauben gehörte. Wie kann ich bei der Sibylle schwören? Ich verabscheue eure Tempel, ich biete euren Götzenbildern Hohn. Fort, fort mit dem Atheisten! Die Erde wird uns verschlingen, wenn wir in einem heiligen Hain diese Gotteslästerungen mit anhören. Fort mit ihm zum Tode!« Zu den wilden Tieren, fügte eine weibliche Stimme mitten aus der Menge hinzu. Wir haben jetzt einen Mann für den Löwen und einen für den Tiger. Wenn du, o Nazarener, die Sibylle verleugnest, an welche unsere Gottheiten glaubst du denn? Fuhr der Soldat fort, ohne sich durch das Geschrei stören zu lassen. An keine. Hört, hört, wie er lästert, rief die Menge. O ihr Blinden und Tauben, sprach jetzt wieder der Christ, indem er seine Stimme gewaltig erhob. Könnt ihr glauben an Götzenbilder aus Holz und Stein? Bildet ihr euch ein, dass sie Augen, um zu sehen, oder Ohren, um zu hören, oder Hände, um euch zu helfen haben? Ist jene stumme Gestalt, durch Menschenhände verfertigt, eine Gottheit? Hat sie Menschen geschaffen, oder wurde sie nicht selbst erst durch Menschen geschaffen? Seht doch, überzeugt euch selbst von ihrer Ohnmacht und von eurer Torheit. Und indem er dieses sagte, sprang er zu der Kapelle, und ehe einer der Umstehenden seine Absicht erraten hatte, warf er die hölzerne Statue in der Hitze seines Eifers von ihrem Fußgestell. »Seht«, schrie er, »eure Göttin vermag sich nicht zu rächen. Ist dies ein der Anbetung würdiger Gegenstand?« Man ließ ihn nicht weitersprechen. Diese kühne Verhöhnung eines ihrer größten Heiligtümer erfüllte selbst die Gleichgültigsten mit Wut und Schrecken. Wie auf ein gegebenes Zeichen stürzten alle auf ihn zu und würden ihn ohne die Dazwischenkunft des Centurio in Stücke gerissen haben. »Ruhe«, gebot der Soldat gebieterisch, »entzieht diesen unverschämten Gottesleugner seinen gesetzlichen Richtern nicht. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Lasst uns beide Verbrecher den Behörden übergeben.« Legt den Körper des Priesters in eine Sänfte, bringt ihn nach seiner eigenen Wohnung. In diesem Augenblick trat ein Priester der Isis vor. Ich fordere diese Leiche nach den Gesetzen unserer Priesterschaft. Das Verlangen des Priesters werde erfüllt, sagte der Centurio. Wie geht es mit dem Mörder? Er ist ohne Bewusstsein und scheint zu schlafen. Wäre sein Verbrechen nicht so abscheulich, so könnte ich ihn bedauern. Vorwärts! Abakes begegnete, als er sich umwendete, den Blicken jenes Priesters der Isis. Es war Kalenus. Es lag in diesen Blicken etwas so Finsteres und Unheimliches, dass der Ägypter dachte, könnte er ein Zeuge der Tat gewesen sein? Ein Mädchen drängte sich aus der Menge hervor und schaute neugierig Olynthus in das Gesicht. Beim Jupiter, ein starker Geselle. Jetzt haben wir auch einen Mann für den Tiger. Für jedes Tier einen. Hurra! »Hurra«, wiederholte die Menge, »ein Mann für den Löwen und einen für den Tiger. Welches Glück, hurra!« Ende von Abschnitt 21. Gelesen von crowwings.com.